Und genau, ja, also studiere Geschichte und Politikwissenschaft in Heidelberg, wohne auch in Heidelberg mittlerweile, komme ursprünglich aus Neustadt, aus der Vorderpfalz. Und genau, zur Aufmachung des Vortrags, also folgendermaßen möchte ich vorgehen. Erstmal ein Exkurs, SPD und KPD in der Weimarer Republik. Denn auch wenn solche Vorträge wie heute, ich habe glaube ich so ca. 45 Minuten Zeit, muss gucken, dass ich das einigermaßen so weit hinbekomme dann, ist es auch generell ganz wichtig, erst in die Grundlagen zu verstehen, wie es denn dazu kommen sollte, weil die strukturellen Voraussetzungen für den Widerstand in positiver wie negativer Sicht sind eben auch in der Weimarer Republik jeweils gefallen, beziehungsweise in den Entwicklungen der beiden Parteien vorher. Und da komme ich also auch schon zu Punkt 2 und genau, und dann eben zum Widerstand speziell in Kaiserslautern. Also zu allem, was in Kaiserslautern passiert ist, bin ich natürlich kein Experte zu der Zeit, aber es gibt vor allem dann zwei Schwerpunkte, beziehungsweise zwei Personen, die da auch herausragend sind, einmal der Philipp Mees für die SPD und die SAP, die Sozialistische Arbeiterpartei, und einmal eben, weil ich natürlich speziell zu ihm Forschung betrieben habe, will ich mir Oskar Brill rausgreifen. Anschließend möchte ich noch kurz auf die Rezeption eingehen, da das nämlich auch im Moment sehr akut ist in Bezug auf den Oskar Brill, und schlussendlich dann vielleicht nochmal kurz zur Diskussion überleiten, beziehungsweise auch zur Frage, was man damit anfangen soll, warum man sich damit beschäftigt. Und zumindest in meinen bisherigen Vorträgen hat sich immer herausgestellt, dass auch die Leute natürlich ein starkes Bedürfnis haben, gewisse Kontinuitätslinien oder Analogien zu heutigen Entwicklungen herauszustellen. Aber das ist natürlich euch überlassen, über was ihr da reden wollt. Also genau. Fangen wir an mit dem Exkurs. Ja, die SPD bestand natürlich schon seit ca. 1875 vereinigt von zwei Vorläuferorganisationen im Kaiserreich. Und man muss sagen, diese Urtragödie der Arbeiterbewegung, dass die SPD den Kriegskrediten zustimmt, kommt für den Historiker, der sich damit näher beschäftigt, eigentlich nicht in dem Sinne so sehr überraschend, wie es heute vielleicht im Rückblick aussieht. Denn wir haben ganz klar das Phänomen, dass in der SPD schon im Laufe der Zeit sich eben Tendenzen herausbilden, verschiedene Flügel, marxistisches Zentrum mit August Bebel, Linke mit Rosa Luxemburg und Revisionisten unter Eduard Bernstein, die eben natürlich schon gewisse Entwicklungen haben, sodass die SPD, die immer noch sich als revolutionäre Partei generiert in ihrer Propaganda, in ihrer Aktion, immer mehr quasi sich an die gegebenen Verhältnisse anpasst. Und auch so ein bisschen die Tendenz erkennt man jetzt auch in den Schriften von Karl Kautsky, dass man so ein bisschen die Dialektik beiseite lässt und glaubt, immer mehr Imperialismus wird zum Unterimperialismus, Monopole werden zu Großmonopolen und irgendwie kommen wir relativ bruchlos im Sozialismus an. Also wir hatten auch steigende Wahlerfolge und so hat sich so ein bisschen die SPD schon vorher in der Partei entwickelt, die stärker vom Revisionismus dominiert wird. Genau. Und da haben wir eben 1914 die Urtragödie, Zustimmung zu Kriegskrediten. Wir haben 1919, Philipp Scheidemann ruft die Republik aus und eben nicht die Räterepublik, sondern die Parlamentarische Republik. Und genau, Ermordung Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, ist natürlich auch nochmal ein ganz eigenes Thema, das wir da natürlich hier in dem Kontext sehen müssen. Und der Weimarer Republik speziell ist die SPD, also versucht sie selbst konstruktive Oppositionspolitik zu betreiben, auch in Regierungsverantwortung soweit. Das klappt einigermaßen gut für sie. In Preußen kann sie von 20 bis 32 fast durchgehend den Ministerpräsidenten stellen. Friedrich Ebert ist von 1920 bis 25 Reichspräsident. Jedoch kann sie nie schrankenlos regieren. Natürlich, es gibt auch bürgerliche Parteien, die weiterhin stark sind. Aber sie kann vor allem die gut gebildeten Facharbeiter an sich binden. Und auch in zunehmender Krise, die die Weimarer Republik auch ökonomisch hat, sind das vor allem dann die Arbeitslosen, die dann zur KPD tendieren. Genau. Kommen wir also zur KPD. Das ist nämlich ganz entscheidend, sich da zu beschäftigen, weil wir müssen ganz kurz schlussfolgern, wie es zur Sozialfaschismus-These kommen konnte, die meiner Ansicht nach und der Ansicht nach vieler Historiker eben die Katastrophe schlechthin war, die dazu gesorgt hat, dass die Arbeit der Einheitsfront fehlgeschlagen ist. Ja? Die KPD, wenn ich zu schnell rede, sag kurz ein bisschen was dann. Genau. Okay, gut, ja. Die KPD war die letzte antikapitalistische Massenpartei in Deutschland. Man kann von ihr halten, man kann von der Entwicklung halten, was man möchte, aber es war die letzte antikapitalistische Massenpartei. Das vergisst man immer wieder. Wir haben schon lange keine antikapitalistische Massenpartei mehr. Wie jede soziale Bewegung, und der Kommunismus hat als soziale Bewegung begonnen, was oft aufgrund von Terror und Folter nachhinein vergessen wird. Sie hat als soziale Bewegung begonnen und jede soziale Bewegung ist Wandlungen unterlegen. Das ist ganz normal. Auch wenn sich Attac gründet und da anfängt und da aufhört, gibt es auch gewisse Wandlungen, die sie durchlaufen, auch bedingt durch interne wie externe Faktoren. Bei der KPD war es so, sie war eine in der Weimarer Republik eine revolutionäre Partei in einer nicht-revolutionären Situation. Und das hatte also für sie ganz verheerende Folgen. Denn die Wandlung, die sie durchgemacht hat, kann man als Prozess der Stalinisierung bezeichnen, der von 1924 bis 1929 einsetzt, beziehungsweise dann zum Höhepunkt kommt. Und es gab also drei Probleme, die die KPD hatte. Die Frage, die Stellung zu Moskau, also wie soll das Verhältnis zu Moskau sein, wie viel Abhängigkeit, wie viel Unabhängigkeit, die Frage der parteiinternen Demokratie und diese prekäre Lage zwischen Sozialdemokratie und Syndikalismus auf der anderen Seite. Er hat ja immer so hin und her laviert, ja, wie stellen wir uns zu diesen Sachen, wie stehen wir zur Republik. Und da gab es also einen realpolitischen Flügel, der erstmal die Massen gewinnen wollte, kleine Schritte auch in täglichen Kämpfen, auch mit der SPD, auch mit den Gewerkschaften erreichen wollte. Und es gab einen linken Flügel, der eben quasi mehr oder weniger fast den Aufstand sofort erproben wollte, die Parlamente nur als Schaubühne benutzt hat und eben den sofortigen Aufstanden keine Kompromisse wollte. Man warf sich dann gegenseitig Putschismus und Verrat vor. Und diese ideologisch schwierige Lage der KPD, die auch dann sich verschärft hat, hat eben auch mit zur Stalinisierung geführt, weil ab 1924 sitzt Stalin der Söldner fest im Sattel und tut dann auch die kommunistische Bewegung nach seinen Vorstellungen modeln. Ja? Und diesen Prozess, den wir da haben, ist eben von Hermann Weber klar herausgearbeitet worden. Den kann man eher als Stalinisierung eben bezeichnen. Ja? Was heißt Stalinisierung? Das kann man fast lehrbuchartig von Hermann Weber so wiedergeben. Das ist also die Wandlung der inneren Parteistruktur, Entstehung einer straff disziplinierten, zentralisierten, insgesamt monolithischen Organisation, in der die Führung mit Hilfe der Hauptamtlichen, ja, die ja natürlich immer den Weisungen folgen müssen, die Politik der KPD immer nach dem Primat der Politik der Sowjetunion und Stalins unterordnet, nach dessen Interessen. Und genau, Folge dieser Wandlung war dann von 1927 bis 1929 ein ultralinker Kurs, der eben 1929 in der völligen Akzeptanz der Sozialfaschismusthese gemündet ist. Sozialfaschismusthese, was heißt das? Da kann man beim, in Anführungszeichen, Meister selbst nachschauen. Zitat Stalin, Werke Band 6 zur internationalen Lage. Da schreibt er, die Sozialdemokratie ist objektiv der gemäßigte Flügel des Faschismus. An anderer Stelle dann, Faschismus und Sozialdemokratie, also das sind keine Antipoden, sondern Zwillingsbrüder. Ja? Also auch oftmals wurde eben gesagt, der Hauptstoß gegen die Sozialdemokratie, Hauptfeind Sozialdemokratie, mal den Faschismus nicht richtig erkannt, nicht richtig klassifizieren können und nicht richtig differenzieren können, was fehlgeschlagene Reformpolitik der SPD nicht gleichzusetzen ist mit einer faschistischen Bewegung, mit deren Zielen. Genau. Kommen wir zu Punkt 2, zu den Voraussetzungen des Widerstands. Wir haben also bei der KPD ganz klar die Sozialfaschismusthese, die eben hauptverantwortlich ist für die fehlende Einheitsfront der Arbeiterklasse. Bei der Sozialdemokratie muss man sagen, die hat teilweise auch in Reaktion darauf, aber auch aus sich selbst kommt, auch eine Art, man kann es sagen, Art Totalitarismus-Theorie schon auch für sich teilweise akzeptiert, beziehungsweise Kurt Schumacher, der nach 1945 auch SPD-Vorsitzender war, hat auch die Kommunisten als, Zitat, rotlackierte Faschisten oder auch, Zitat, rotlackierte Doppelausgabe der Nationalsozialisten bezeichnet, was auch nicht wirklich hilfreich war. Genau, des Weiteren ist auch schwierig, die SPD hat das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, ein paramilitärischer Verein, der ist aber immer mehr eine Art Traditionsverein geworden, wo vor allem alte Sozialdemokraten sich auch engagiert haben. Und das ist also mehr Traditionsverein als Kampfbund. Also der hatte, glaube ich, bis zu, könnte ich jetzt, 800 bis 1 Million Mitglieder sogar, aber überhaupt nicht kampffähig. Also nicht vergleichbar mit 350.000 gewaltbereiten jungen SA-Männern. Genau. Des Weiteren bei der KPD auch ganz folgenreich, weshalb sie auch die Sozialfaschismusthese auch weitergetragen hat, erstmal ist die Losung, die sie gehabt hat, beziehungsweise auch die Losung war, schlagt die Faschisten, wo ihr sie trefft. Soweit richtig, gut. Aber die wirkliche Umsetzung des Ganzen war eben schwierig, nicht nur aufgrund der Sozialfaschismusthese, sondern auch, weil sie gedacht hat, gibt es oft den Spruch, der auch von vielen Kommunisten später dann wiedergegeben wurde, ja, warum habt ihr den nicht so oder warum habt ihr mit der Sozialdemokratie nicht? Das war der Glaube, nach Hitler kommen wir. In der Weimarer Republik sind die Koalitionen immer zusammengebrochen, es gab wieder neue Bildungen, die sich da gemacht haben, der Schleich etc., alle haben sich die Schlange gehalten und ach ja, Hitler, halbes Jahr ist er weg oder ein Jahr, dann ist er weg. Ja, also auch eine ganz fatale Schlussfolgerung, aber auch verständlich aufgrund der Entwicklungen in der Weimarer Republik. Genau. Noch ganz kurz zum Widerstand, bevor wir dann speziell für Kaiserslautern einsteigen. Die Aufgabe vom Historiker in Bezug auf Widerstand, vor allem wenn man sich solche mikrohistorischen Prozesse wie in Kaiserslautern anschaut, ist eigentlich immer so ein bisschen die, dass man die Leute mehr oder weniger enttäuschen muss. Also man kommt natürlich, man hofft natürlich, dass da irgendwie, ja, was war, so ein bisschen auch, was da legitim ist, und mal Vorbilder sich anzuschauen oder auch grundsätzlich zu schauen, okay, was gab es für mutige Kämpfer? Es gab sie, ja, aber im Großen und Ganzen war der Faschismus einfach einmal an der Macht, klingt trivial, aber einmal an der Macht war es de facto zu spät. Ja, man hätte noch diesen Generalstreik, wir sehen hier die KPD, das ZK, ruft zum Generalstreik auf am 30. Januar. Am 1. und 2. Januar wird es auch unter anderem in Ludwigshafen dann auch verteilt. Aber das Problem hier, die KPD ruft zum Generalstreik auf, aber zwei Tage oder drei Tage später, am 2. Februar, spricht die KPD wieder von Sozialfaschisten. Ja? Man hat den SPD ein Angebot gemacht zur Einheitsfront, zum Generalstreik, aber es war nicht glaubwürdig. Das hat die SPD auch gemerkt und somit kam es auch weiterhin zu keinem Zusammengehen. Ja? Und zum Thema Widerstand nochmal kurz. Früher in der Forschung, vor allem zu Beginn der BRD, in der Wissenschaft, hat sich so ein bisschen ein Bild auf Widerstand entwickelt, was lautete: Widerstand, das ist also ein aktives, zielgerichtetes Handeln zum Sturz des Regimes. Das merkt man auch daran, dass das so prägend war, dass selbst die Marburger Schule, also Frank Debbe, Georg Fülbert, marxistische Politikwissenschaftler, das übernommen haben, auch in ihrer Geschichte der Gewerkschaften. Dem also auch Widerstand so definiert. Wir haben erst in der neuesten Forschung die Tendenz, die dahin geht, dass man Widerstand eher auch als innere Verweigerung, als passive Ablehnung, als teilweise aktives Verhandeln wie Abhören feindlicher Sender, Sammeln von Geld für Genossen und Genossinnen begreift. Ja? Und diese Tendenz in der Forschung kommt eigentlich auch der Arbeiterbewegung und dem Arbeiterwiderstand entgegen, weil eben größtenteils diese Formen des Widerstandes hat. Genau. Ja, in der Pfalz weit kann man Entwicklungen sehen, die auch in Kassel-Laudern soweit zu sehen ist, und zwar, dass von 33 bis 35 eben eigentlich der Widerstand fast komplett zerschlagen werden kann. Also eine wirkliche Gefahr für das faschistische Regime ist in der ersten Verhaftungs- und ersten Prozesswellen, die so März 33 einsetzen, ist die schon gebannt und wirklich komplett quasi den Deckel auf dem Topf hat man dann bis spätestens meistens 35. Ja? Also wir haben einfach Denunziantentum, wir haben V-Leute, die eingeschleust werden, wir haben also einen gut funktionierenden Terrorapparat des NS-Systems. Genau, beginnen wir mit dem sozialdemokratischen Widerstand um Philipp Mees. Mees ist geboren am 5. April 1901 in Kaiserslautern. Er ist ein klassischer Arbeiter, der aber auch sich aber auch quasi weiterbilden kann und durchaus auch das Level eines Facharbeiters erreichen kann. Ja? Also der hat auch eine Ausbildung an der Fachschule für Maschinenbau, Elektrotechnik, er lernt das Schlosserhandwerk und ist ab 1921 in der SPD aktiv. Ja? Ist auch Referent für auch Versammlungen etc. bei der SPD, also auch als junger Genosse sehr aktiv. Er kann auch das Angebot des Allgemeinen Deutschen Arbeiterverbandes, der sozialdemokratisch dominierten Gewerkschaft, annehmen, Schulungskurse kann er teilnehmen. Ja? Und ab 32 kann er auch studieren an der Frankfurter Akademie für Arbeit, was er dann nicht zu Ende bringen kann aufgrund der Machtübertragung an die Nationalsozialisten. Genau, also nach auch 32 bleibt er erstmal arbeitslos. Bis 37, ja, also bis Ende 37 ist er dann erstmal arbeitslos und kann erst dann wieder eine Stelle bei der Pfaff in Kassel-Lautern bekommen. Und verhaftet wird er dann am 28.10.38 zusammen mit weiteren Genossen von SPD und SAP. Zu nennen sind da Hermann Röper, Jonathan Volk, Richard Lenz und Georg Steiner. Und wenn ihr aufgepasst habt, ich habe vorhin gesagt, bis zur 35 sind die meisten Gruppen ausgehoben. Wir haben also das Bemerkenswerte, dass die bis 38 eine mehr oder weniger gut funktionierende, mal mehr, mal weniger aktive Gruppe von Genossen aufrechterhalten konnte, die eben Widerstand betreiben konnte. So, also auch in Bezug auf den Vergleich mit der Pfalz war die Gruppe um Philipp Mees doch schon wirklich sehr erfolgreich, dass er auch so lange durchhalten konnte. Was war also der Widerstand? Ich habe es am Anfang erwähnt. Es war eigentlich grundsätzlich die, dass man versucht hat, Gesprächskreise aufrechtzuerhalten, Druckschriften zu bekommen und eben diese zu verteilen. Und das war also wirklich der Hauptpunkt, wo man wirklich Arbeit leisten konnte. Anton Rotländer hat es mal in dem Interview unter anderem mit Walter Warstadt von 1985 ausgedrückt, wir konnten nicht offen auftreten. Das war einfach so das Hauptproblem von den Arbeiter-Widerstandskämpfern. Es waren also auch vor allem Diskussionen, und interessant ist jetzt bei Philipp Mesen, bei diesem sozialdemokratischen Widerstand, ist auch die Hinwendung zur SAP. Die SAP war eine sozialistische Arbeiterpartei, setzte sich 1931 von der SPD, links stehen von ihr dann quasi abgespalten, Und interessant ist jetzt hier zu sehen, wie dieser Prozess der Annäherung stattgefunden hat. Ja? Also zu Beginn gab es auch bei Philipp Mesen, bei anderen noch Diskussionen aus der SPD-Sicht heraus, wie soll man mit der SAP umgehen, was ist jetzt die aktuelle Lage. Und Philipp Mees versucht auch aktiv eben Schriften der Auslandsexilleitung zu bekommen, die man eben verteilen kann. Und das Problem ist aber für ihn und auch die SPD insgesamt, die SPD schafft es noch weniger wie die KPD, Strukturen in die Illegalität zu überführen. Auch Kontakte ins Ausland, Kontakte zur Auslandsleitung, Schriften, Flugblätter bekommen, das klappt nicht so wirklich gut. Und in Kaiserslautern hat man bis 35 eigentlich die gute Möglichkeit, über das Saargebiet, was neutral unter Völkerbundsmandat stand, bis eben die Saarabstimmung stattfand, Flugschiffen zu schmuggeln, ins Exil zu gehen oder auch eben natürlich Kontakte mit der Exilierung so aufrechtzuerhalten. Ja? Aber eben nur bis 35 dann. Und wir sehen also, dass diese äußeren Bedingungen dann dazu führen, dass sich Philipp Mesen und andere sozialdemokratischen Genossen an die SAP annähern. Ja? Und das Interessante ist, dass sie sich sogar bis nach Ludwigshafen ausbreiten. Das heißt ausbreiten im Sinne von, sie bekommen nämlich Kontakt mit der SAP-Leitung in Mannheim-Ludwigshafen unter Führung von Willy Petri und Karl Nord. Ja, also Willy Petri und Karl Nord waren in Mannheim im so einem badischen, auch mit Hang zum pfälzischen Raum, SAP-Widerstandskämpfer, die relativ gute Arbeit leisten konnten. Und nochmal kurz als Einschub, wenn ich jetzt hier verschiedene Namen nenne, mit denen ihr nichts anfangen könnt, das ist vollkommen klar, ist aber einfach das Hauptproblem, was ich noch hier erwähnen muss, ist, dass wir zwar zum Widerstand einigermaßen in verschiedenen kleineren Publikationen Sachen zusammengetragen haben, dass die Quellen relativ ausgeforscht sind, aber was hinterlässt, ein proletarisches Leben hinterlässt weniger Spuren als ein bürgerliches. Das ist so ein Grundprinzip erstmal. Und auch zum Widerstand, die meisten Quellen, die wir haben, sind Täterdokumente aus Gestapo-Quellen. Und da ist es einfach so, dass es auch die Zeitzeugen soweit gestorben sind, die Nachkommen wissen niemals so genau, was passiert ist. Und wir haben jetzt das schlimme Problem, auch für Kaiserslautern und auch für andere Orte, dass wir verschiedene Namen wie Jonathan Volk oder so, dass wir einfach von dem fast nichts mehr wissen. Man könnte jetzt mit viel Geld, mit viel Zeit dann nochmal zu Kaiserslautern speziell was machen, was auch nötig wäre, aber wer hat viel Geld, viel Zeit? Also das ist auch einfach so ein bisschen ein Problem. Aber ich habe mich dennoch in meinen Vorträgen mal dazu entschieden, die Namen trotzdem zu nennen, weil es einfach so ein bisschen gehört, einfach auch wenn ihr mit denen vielleicht weniger anfangen könnt. Genau. Also Philipp Mees hat am Anfang Bedenken, aber nähert sich dann einfach aufgrund von objektiver Bedingungen an die SAP an. Wir haben diese Verbindung bis nach Ludwigshafen. Wir haben das Gute, dass sie eben Flugschriften etc. auch erhalten können. Und die halten sie auch über eine Deckadresse. Das heißt, sie geben, die Sachen werden hierher geschickt und sie geben eben die Adresse auch von dem Alois Liebrich an, dem Vater von Ernst Liebrich und Werner Liebrich, genau, ich habe es auch irgendwo stehen. Genau. Und das funktioniert eigentlich auch soweit ganz gut. Mees kann sogar 1935 an der SPD-Auslandstagung in Basel teilnehmen. Ja? Also was bei der SPD nicht mal so gut funktioniert, funktioniert bei der SAP auch gut. Die haben nämlich auch vorzeitig ihre Strukturen auf die Illegalität ausgerichtet und haben auch nicht gedacht, dass jetzt irgendwie wie die SPD mit diesem Legalitätsdenken, ach, bloß nicht zu viel macht, beziehungsweise die Erwartung, dass man irgendwie wie bei den Sozialistengesetzen unter Bismarck einigermaßen so durchkommt. Ja? Die Einschätzung war also fatal. Und auch über diese Auslandsleitung kann man also auch Sachen schmuggeln, in Akten machen zum Beispiel. Da hat man einen doppelten Boden oder man hat Akten, wo man eben dann in der Aktentasche nochmal so ein Seitenfach, so ein Geheimfach hat, wo man Flugblätter reinschmuggelt. Die sind teilweise im Fahrrad bis nach Belgien gefahren, die Leute, ja, haben da Briefe abgegeben, haben im Fahrradrahmen drin so die Sachen reingestoppt, dann mit den Lenker drauf und sind dann zurückgefahren, ja. Das sind also die Wege, die man da nehmen kann. Oder in Socken beispielsweise im Koffer werden dann Sachen irgendwie reingestülpt und dann zugemacht. Ja? Also in dieser Kleinstarbeit kann man wirklich soweit einigermaßen Widerstand leisten. Ja? Genau, und aber das Problem ist beim Widerstand nicht nur Denunziantentum, was wir gleich bei der KPD sehen werden, auch einfach die Zusammenhänge. Wenn einer gefasst wird, zum Beispiel irgendwo im Oktober 38 in Ludwigshafen und der wird unter Folter, erpresst man ihm Sachen oder man bekommt einfach aufgrund von Beschlagnahmen der Dokumente, kriegt man alle auf einmal meistens. Ja? Das ist immer das Problem. Wenn einer verhaftet wird und eine Prozessverhaftungswelle beginnt, kann man davon ausgehen, das wirkt sich auch auf verschiedene Strukturen zusammen und so können immer wieder viele Leute auf einmal verhaftet werden. Und also wenn im Oktober 38 der Widerstand der SAP auch im badischen Raum hochgeht, gehen auch die Pfälzer hoch. Das ist auch so ein bisschen das Problem gewesen. Philipp Mees wird dann im Juni 1939 auch zu einer Zuchthausstrafe von 3 Jahren und 4 Monaten verurteilt. Ja? Und das habe ich kurz vergessen. Genau, also die Hopfenblüte, die kennt ihr soweit alle, nehme ich mal an, ne, in der Pariser Straße. Ich hoffe, 122 stimmt, ich war mir nicht mehr genau sicher. So, also auf jeden Fall in der... Gegenüber vom Kaufland. Genau, gegenüber vom Kaufland, Pariser Straße. Da haben sie also auch Treffen soweit abgehalten. Dann, also es war also, die Hopfenblüte war immer irgendwo, entweder bei irgendeinem Sozialdemokraten in der... da hat die Wirtschaftsführung gehabt, irgendein Kommunist. Also die war immer so Treffpunkt der Linken soweit, ne. Genau. Mies wird also verurteilt, auch zu Zuchthausstrafen von 3 Monaten und 3 Jahren und 4 Monaten. Seine Gesinnungsgenossen gehen etwas glimpflicher davon. Beziehungsweise Hermann Röper und Georg Lenz werden einfach nur kurz verhaftet, gefoltert, aber man kann ihnen so gesehen nichts nachweisen und somit kommen sie da frei im Fuß. Aber auch weil Mies auch gefoltert wurde in der Zelle, aber eben keinen verraten hat. Ja? Weitere Gesinnungsgenossen von ihm, Jonathan Volk und Georg Steiner, erhielten dann eine Haftstrafe auch von 3 Jahren und 4 Monaten ebenfalls. Ja? Und Georg Steiner ist dann schließlich auch verstorben. Mies sitzt im Zuchthaus Ludwigsburg, wo er inhaftiert ist. Und wie viele Sozialdemokraten und Kommunisten Widerstand, geht er davon aus, dass er nach seiner Strafe in Freiheit kommt. Ja? Aber das war meistens falsch. Und meistens kam danach eben nochmal Schutzhaft, kam danach meistens noch drauf, die eben zeitlich unbegrenzt war. Ja? Und so schreibt eben Mees auch im Februar 1942 einen Brief an seine Familie, wo er eben davon ausgeht, dass er jetzt wieder in die Freiheit kommt. Ja? Man hat natürlich denen nicht gesagt, du kommst nicht raus, hat man ein bisschen natürlich perfide klug gemacht. Ja? Da schreibt Mees also auch, einer meiner ersten Gänge in Freiheit wird ein Streifzug durch den Erzhüderer Wald sein. Dort will ich dem 1000-stimmigen Chorkonzert der gefiederten Waldbewohner lauschen können und zu Hause wird kein Gitter vor den Fenstern sein, die Türen werden sich auf einen Druck meiner Hand öffnen und schließen. Zitat Ende. Ja, und wie gesagt, diese Hoffnung erfüllt sich nicht, denn er wird ins KZ Dachau verschleppt, ja, wo er eben also hinverschuppt mit dem Transport, wie man das sagt. Und dort als Gefangener 29.650 schreibt er auch einen Brief an seine Familie, er darf da einen Brief schreiben oder auch mehrere Briefe, da schreibt er unter anderem, Zitat, es bleibt mir nichts anderes übrig, als mich mit der neuen Lage abzufinden. Genau, er wird dann also auch gefoltert, hat Misshandlungen und am 11. November 1944 wieder in die berüchtigte SS-Sturmbrigade Dierlemanger eingezogen. Da wurden also teilweise SS-Leute, teilweise Verbrecher, die auch selbst wiederum Verbrechen dann im Osten begangen haben, Bulgarien etc., wird also zwangsweise eingezogen und kann aber dann am 1. Mai 1945 in Bulgarien an der Front zur Roten Armee überlaufen und kommt dann erstmal in Kriegsgefangenschaft, aber kann schon 1945 wieder zurück in die Heimat. Genau, und hier seht ihr auch nochmal kurz ein Bild von Karl Nord, der auch später in Ludwigshafen auch, ich glaube, Kulturdezernent war er, glaube ich, also da auch überlebt und war auch später wieder in der Sozialdemokratie aktiv, soweit. Genau. Bevor ich zum kommunistischen Widerstand komme, nochmal kurz zu Mees, ein bisschen zur Rezeption schon mal an dem Punkt. Er war dann wieder in Kaiserslautern von 46 bis 66 Stadtrat bei der SPD und hauptamtlicher Kreisvorsitzender des Gewerkschaftsbundes. Und wie es ihm auch völlig zusteht, hat er auch verschiedene Ehrungen erhalten. 1963 die Freiherrn-Stein-Plakette, 66 das Barbarossa-Siegel und wir alle wissen es, Philipp-Mees-Platz, der Platz vor dem Polizeipräsidium, ist eben nach ihm benannt. Genau. Und in der Rheinpfalz am 1. August 1971 nach seinem Tod ist also auch Folgendes nochmal veröffentlicht worden. Und zwar wurde er bezeichnet als aufrechter Demokrat, dessen Leben in den Dienst der arbeitenden Menschen gestellt hatte. Und zum Widerstand in Kaiserslautern muss man sagen, er hat sich wirklich größtenteils auf diese Gruppe fokussiert. Die SPD selbst war in Kaiserslautern wie auch generell eher sehr schwach in der Pfalz und konnte nur die Unterstützung bzw. das sinnvolle Zusammengehen mit der SAP. Die SAP war immer für die Einheitsfront, auch vorher schon, war aber zu wenig und zu klein, um das der verblödeten KPD und der vertrottelten SPD wirklich klar machen zu können. Ja? Hat sich also wirklich größtenteils auf diese Gruppe beschränkt. Es gab bei der Pfaff 36 auch verschiedene nochmal eine Welle, wo man auch ein paar Leute verurteilt hat, auch zu Haftstrafen, halbjährige Haftstrafen für 2 sozialdemokratische Genossen, die eben angeblich auch Obstruktionen in den Betrieben in der Pfaff geleistet haben, beziehungsweise auch in Gesprächskreise versucht haben, Leute von den Ideen so ein bisschen zu überzeugen. Wie viel da stimmt, wie viel da durch die Täterdokumente der Gestapo angedichtet sind, kann ich an der Stelle nicht sagen. Zum kommunistischen Widerstand. Oskar Prill ist geboren am 17. Februar 1892 in Kaiserslautern, war ebenfalls auch gelernter Schlosser und auch zwischenzeitlich hauptamtlicher Betriebsratsvorsitzender bei der Pfaff in Kaiserslautern. Ab 1927 hat er dann mit der Wirtschaftsführung begonnen. Das war zuerst die Hopfenblüte von 27 bis 29 und dann von 29 bis 33 in der Hauswirtschaft Liebrich in der Mühlstraße 13. Da habe ich jetzt kein Bild, aber die Mühlstraße 13, das ist da, wo jetzt dieser Kmart, dieser Konsumpalast da steht. Direkt die Straße vorne dran, wo heute auch eine Fahrschule ist. Da war also die Hauswirtschaft Liebrich. Oskar Prill saß für die KPD im Stadtrat von 25 bis 1929 und war auch Ortsvorsitzender des Roten Frontkämpferbundes in Kaiserslautern. Interessant bei Oskar Prill nochmal in Bezug auf die Stalinisierung ist, dass er 28 aus der Partei ausgeschlossen wurde, weil er bei den Linksoppositionellen da war. Die Stalinisten haben links von ihnen Stehende, rechts von ihnen Stehende aus der Partei rausgedrängt und Oskar Prill ist also auch deswegen 3 Jahre nicht in der KPD gewesen, weil er eben von seiner Gesinnung her ein Linkskommunist war mit Hang zum Trotzkismus. Also ob der Oskar Trotzkist war, weiß ich nicht, aber hat auf jeden Fall einen Hang zum Antistalinistischen, was auch dokumentiert ist. Zu dieser ganzen Thematik, was sind Linkskommunisten, was sind Trotzkisten, was ist Antistalinismus in der KPD, müsste man einen eigenen Vortrag zu halten. Kann man an der Stelle nur schließen. Auf jeden Fall interessant ist für Oskar Prill auf jeden Fall Antistalinist. Ja. Im März 1933 gibt es dann Hausdurchsuchungen in Kaiserslautern, Verhaftungen von Kommunisten und Sozialdemokraten. Jeder irgendwie bekannte Arbeiterführer, ob das von der Gewerkschaft ist, ob von der SPD ist, vom Roten Frontkämpferbund, von der KPD, werden erstmal eingekerkert. Um einfach mal klarzumachen, okay, wenn ihr weiterhin politisch aktiv seid, dann wisst ihr, was mit euch passiert. Ja, dieses Abschreckungsmoment der Schutzhaft der ersten Verhaftung. Das war so diese erste Terrorwelle, die schon im März 1933 eingesetzt hat und eigentlich schon zu diesem frühen Zeitpunkt der Genickbruch für den Widerstand war, dass er eben nicht erfolgreich im Sinne von Beseitigung des NS-Systems sein konnte. Ja. Er wurde also verhaftet, eine Stunde später wieder freigelassen aus dem Gefängnis und ist dann, nachdem er in einer Stunde in der Freiheit war, zu Hause, also bei seiner Frau wieder war, sind dann 6 SS-Männer gekommen, haben ihn mitgenommen auf den Lastwagen und er ist dann in das KZ nach Neustadt verbracht worden. Ja. Und Neustadt war ja eines dieser frühen KZ, wo keiner umgebracht worden ist, wo keiner gestorben ist, aber wo man die Leute auch erstmal einen Monat lang oder drei, vier Wochen in Schutzhaft genommen hat. Und Oskar Prill beschreibt diesen Prozess folgendermaßen, Zitat: Eine Stunde nach der Entlassung wurde ich von 6 SS-Männern aus meiner Wohnung geholt und zur Sammelstelle gebracht und nach dem Sammellager in Neustadt an der Hart verbracht. Persönlich erfuhr ich keine körperliche Züchtigung, da ich der Wachmannschaft, SA, bekannt war, da dieselben aus meinem Heimatsort stammten. Dagegen wurden sehr viele Kameraden geprügelt, besonders jüdische, sodass einige Häftlinge Selbstmord verübten. Zitat Ende. Oskar ist dann von Mai 33 bis September 34 wieder in Freiheit. Ja? Also Mai 33 bis 34 wieder in Freiheit. Eine sehr lange Zeit. Aber das Problem ist für ihn sozusagen, er muss sich zweimal bei der Gestapo melden. Jeden Tag zweimal zur politischen Polizei unterschreiben und wieder weg. Ja? Problem Nummer 1, wer stellt dich ein, wenn du zweimal zu den Bullen musst, also zu Gestapo musst? Problem Nummer 2, wie willst du Widerstand leisten, wenn du erstens bekannt bist, wenn du weißt, die haben mich auf dem Kieker? Sobald ich in den Fuß zucke, bin ich wieder drin und wer weiß, was da mit mir passiert. Ja, also wie kann man da Widerstand leisten? Das ist also wirklich sehr schwierig. Und wir haben auch aus den Quellen heraus für den Oskar Prill sehr wenig Belege, die auf seine aktive Widerstandstätigkeit in dieser Zeit zeigen oder deuten. Ja, er versteckt irgendwann mal ein Seitengewehr bei sich zu Hause im Schrank, aber schon kommt die Gestapo, weil sie von Spitzeln Bescheid weiß, und guckt im Schrank nach. Aber als vorher woanders nochmal versteckt. Ja? Also wir sehen also, der Mann war auch dann komplett handlungsunfähig. Ohne dass man jetzt anfängt zu diskutieren, ob was moralisch wäre, was man hätte noch tun können. Ja? Hier seht ihr nochmal kurz eine Wertmarke von Parteibüchern, die man dann bekommen hat, nach der Machtübergabe, die Kommunisten an ihre Genossen ausgeteilt haben, mit dem schönen Spruch, trotz alledem, wo man versucht hat, die Leute weiterhin für die Sache zu gewinnen. Und denn die Unterbezirksleitung Baden-Pfalz, die in Mannheim sitzt und für Baden-Pfalz zuständig ist, fängt an, Instrukteure in die Westpfalz zu schicken, unter anderem Philipp Bertel, der Pirmasens und Kaiserslautern abklappert und versucht, die Leute zu animieren, treibt wieder Beiträge ein, bildet geheime Strukturen, versucht so ein bisschen unter euch weiterhin Gesprächskreise aufrechtzuerhalten, ja, macht ein bisschen was, lasst nicht alles einschlafen, ja, versucht wieder die Leute zu aktivieren. Und das hat auch einigermaßen geklappt. In Kaiserslautern sind dann Gustav Braun, Emil Hamberger, Ernst Liebrich, Robert Mahler, sind dann also wieder auch aktiviert worden. Es wurde ein Dreierkopf gebildet, der KPD, Also man hat einen Orgleiter, Organisationsleiter, einen politischen Leiter und einen Kassierer. Und dieser kleine Strukturen im Dreierkopf, der verschiedene Zellen, also so lose Zusammenhänge von Kommunisten in verschiedenen Teilen von Kaiserslautern und Pirmasens, versucht so ein bisschen anzuleiten, ein bisschen was zu machen, ein bisschen die Organisation aufrechtzuerhalten. Und das Problem war eben, dass vorher in dieser ganzen Wellen der Verhaftung Anfang 33 über 40 Funktionäre der Kommunisten in Kaiserslautern verhaftet worden sind. Und es gibt nun von dieser neuen Leitung in Kaiserslautern zwei Versuche, wirklich politisch Arbeit zu machen nach dieser ersten Welle der Verhaftung. Am 5. August gibt es eine Konferenz in einem Privathaus in Saarbrücken, wo versucht wurde, Kurierlinien zu installieren. Das heißt, man sagt, wir haben den und den Genossen da und da, wir haben hier und hier Zeitungen, über die und die Wege schmuggeln wir die, dann und dann verteilen wir die. Ja? Das Problem ist, am 5. August treffen die sich, besprechen das. Am 9. August liegt auf dem Schreibtisch der Gestapo ein dreiseitiger Bericht, wo drin steht, was besprochen wurde. Also es ist halt schwierig. Und das war also wieder, ich komme gleich nochmal dazu, V-Leute, die eben informiert haben. Ja, also die Kurierlinien sind also auch relativ schnell wieder aufgeflogen dann. Ein zweiter Versuch war, da hat sich der Dreierkopf getroffen am 28. Oktober 1933 und hat versucht zu besprechen für die anstehenden Wahlen, Reichswahlen, die da anstanden, was machen wir, ja. Man hat beschlossen dann an Häuserwänden Parolen zu schmieren, so Sachen, die man auch oft nochmal in so alten Bildern vielleicht sieht, Rotfront, KPD lebt, aber was ist? Auch schon wieder weiß die Gestapo Bescheid, was gemacht werden soll, ja. Folge des Ganzen ist auch, dass es dann eine nächste Verhaftungswelle eben im Oktober 33 gibt, wo weiter Genossen verhaftet werden. Ja? Es wird von Genossen, die auch unter diesem Dreierkopf aktiviert wurden, die werden verhaftet, zu nennen wer Anton Rotländer, Friedrich Lang, der früher KPD-Stadtrat war, und Alois Liebrich. Interessant ist auch hier, dass auch neben diesen zwei großen versuchten Aktionen kleinere Aktionen durchaus noch stattfinden, wie Anton Rotländer, der zu nennen ist, der für die Rote Hilfe versucht hat, Beiträge zu kassieren, der versucht hat, Genossen, die inhaftiert sind, finanziell zu unterstützen, was aber nur teilweise klappt. Die letzte große Verhaftungswelle, die dann auch fast schon das komplette Ende des Widerstandes darstellt, ist dann im September 34. Da werden nämlich insgesamt 16 Kommunisten nochmal verhaftet. Bei diesem 28. Oktober 33 werden die Leute größtenteils wie Anton Rotländer wieder freigelassen. Man kann ihnen das nicht so genau nachweisen. Dann wiederum, das ist also auch typisch für den SA, periodische Wellen der Verhaftung, immer wieder neue Versuche, die festzumachen, ist dann im September 34. Gibt es also einmal diese Gruppe um die Genossen, die versucht haben, aktiv was zu machen um Anton Rotländer. Und dann gibt es die Gruppe um Oskar Prill. Jetzt muss man sich fragen, okay, warum ist Oskar Prill, Adolf Höhn und andere, die vor 33 den Roten Frontkämpferbund geführt haben, warum werden die jetzt nochmal verhaftet? Und da muss man sehen, das ist also eine nachträgliche Justiz. Die haben größtenteils die Füße stillgehalten und dann aber hat man gesehen, okay, wie kriegen wir jetzt dingfest? Da haben sie ihnen vorgeworfen, sie hätten auch aufgrund man hat sich auf die Spitzel berufen, auf Karl Grub vor allem, der Spitzel in der KPD war für die NSDAP, die behauptet haben, vor 33 wollten die Kommunisten ermorden, ja? Die wollten also Polizisten aus Kaiserslautern ermorden, was Humbug war. Aber es hat also gereicht, um die Leute wirklich nochmal dingfest zu machen. Ja? Die Folge von dem Ganzen ist dann, beziehungsweise auch die Ursache, mal auf diese Spitzel nochmal zu sprechen zu kommen, ist, wir haben zwei Spitzel in der KPD. Wir haben den Roten Frontkämpferbund, Alois Leist ist dort Spitzel für die NSDAP, und wir haben die KPD, Karl Grub ist dort Spitzel für die NSDAP. Und wir haben also in beiden potenziellen Schaltzentren des Widerstandes haben wir V-Leute sitzen. Und das ist natürlich eine Struktur, wo kaum erfolgreich Arbeit geleistet werden kann. Beide wiederum haben dann versucht, beide Spitzel haben versucht, so ein bisschen da rauszukommen, wollten auch keine Genossen oder Genossen in Anführungszeichen noch denunzieren, aber haben auch keine Wahl mehr gehabt, weil Karl Grub hat mir auch gesagt, wenn du nicht aussagst gegen Oskar Prill und Co., dass sie die Polizisten ermorden wollten, kriegst du eine Freifahrt nach Dachau. Und da hat er ausgesagt, oder auch eben denunziert, falsch beschuldigt. Ja. Und diese Anschuldigung war es also schließlich, die Oskar Prill im Juli 1935 zu 4 Jahren Zuchthaus und zu 5 Jahren Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte gebracht haben. Und das hat also zur Folge, dass er von September 34, wo er in Untersuchungshaft kommt, bis April 45 permanent inhaftiert ist. Ja. Das sind also 10,5 Jahre in irgendeinem Entschädigungsdokument, weiß nicht, ob es genau stimmt, sind es 10.526 Tage. Also 10,5 Jahre von 12 Jahren deutscher Faschismus ist er weggesperrt. Bevor wir den weiteren Weg von Oskar Prill uns anschauen, noch eine Sache, es gibt noch ein letztes Aufbäumen der KPD pfalzweit, das auch so weit gesteuert wurde von der Unterbezirksleitung in Mannheim. Und zwar hat man versucht, eben diese Klebezettel, es war Reichstagswahl wieder mal am 29. März 1936, hat man versucht in Mannheim, Ludwigshafen und Kaiserslautern an verschiedene Häuserwände, an Laternenmasten dran zu kleben. Ja? Eben Hitler ist Krieg, darum Arbeiter, gibt ihm und seinen Trabanten keine Stimme. In Kaiserslautern, unter anderem angeklebt, wurden die laut Gestapo-Bericht in der Kottenstiege, Lauterstraße, Engelshof und Wittelsbacher Platz, falls ihr aus Kaiserslautern kommt und euch das irgendwie genauer was sagt. Genau, und das war also wirklich dann die größte letzte Aktion, die stattgefunden hat. Die Unterbezirksleitung Baden-Pfalz schickt noch einen Bericht ans ZK der KPD, einen letzten, bevor auch sie wieder hops genommen wurde, die wurden auch immer wieder hops genommen, neue Leute müssen in die Unterbezirksleitung rein, schreiben sie in dem letzten Bericht, der übermittelt ist, unter anderem, Zitat, keine Verbindung mehr nach Kaiserslautern. Ja? Kommen wir zum weiteren Leidensweg von Oskar Prill speziell, das auch so ein bisschen repräsentativ für viele sogenannte Häftlingsbiografien im Dritten Reich steht. Und mein Vortrag hat ja auch einen schönen Titel, der sich auf ein Zitat von Oskar Prill stützt, das in einem seiner Briefe wiedergibt. Also, wenn auch der Sturm durch die Heide braust, uns geht die Sonne nicht unter. Und da ist es mir also auch ein wichtiger Punkt zu zeigen, wie der Arbeiterwiderstand, Widerstand von Sozialdemokraten, Kommunisten, beschränkt sich nicht nur auf die Tätigkeit vor Ort, sondern es geht auch in diesen Terror- und NS-Haftanstalten, geht der Widerstand weiter. Ja? Da möchte ich gleich nochmal was dazu sagen. Auf jeden Fall 35 bis Ende 37 verschiedene Zuchthäuser in Bayern, Ende 37 bis Anfang 39 Emslandlager Aschendorfer Moor, wo dieses berühmt gewordene Lied Wir sind die Moorsoldaten entstanden ist. Oskar Prill war also dann 39 bis 45 im KZ Buchenwald, ist dort auch gefoltert worden. Repräsentativ hierfür ist auch das Baumhängen, wo dann du kommst ins KZ rein, bist erstmal vernommen. Wurde auch erstmal von SS-Scharführern zusammengeschlagen, wurde die Zähne eingeschlagen, er wurde gefoltert, man wollte noch irgendwelche Sachen von ihm erpressen, dass er irgendwelche Leute verraten soll, dass er Leute denunzieren konnte, damit er wieder Leute quasi wegsparen kann, einen Grund hat. Tut er soweit nicht, den Quellen zufolge tut er es nicht. Und er wird dann erstmal, bevor er in den Steinbruch kommt, viele, die ins KZ müssen, kommen in den Steinbruch, das war ein Arbeitskommando, das schlimmste Arbeitskommando im KZ, die mussten ja alle mehr oder weniger sinnvolle Dinge tun. Und bevor er da reinkommt, ist also erstmal, dass er das Baumhängen erfährt. Oftmals auf Pfahlhängen, weil manchmal war es am Pfahl, manchmal am Baum. Und was ist also Baumhängen? Da werden einfach die Hände nach hinten geholt, nach oben gezogen, dann am Baum, also so aufgehängt, dass halt die Hände frei sind, dass du halt so wirklich in der Luft hängst. Und dann über 3-4 Stunden, beim Oskar Prill waren es über 2 Stunden waren es dann, wurden die Leute einfach so schon mal so systematisch gefoltert, dass die Überlebenschancen einfach unglaublich gering sind. Und beim Oskar Prill war es auch so. Allerdings durch die Solidarität seiner kommunistischen Genossen, die auch teilweise von der SS Aufgaben übertragen bekommen haben im KZ, das ist auch nur mein eigener Vortrag so gesehen, dass sie eben im KZ selbst gab es Arbeitskommandos, kommunistische Genossen, die in der Arbeitsstatistik gearbeitet haben, die dann ein bisschen mit Tricks so ein bisschen durch die Lagermitverwaltung, wobei es natürlich immer unter Anweisung der SS handeln mussten, gucken konnten, ach, den Prill, ein alter, gebrechlicher, kaputter Mann, ein Genosse von uns, den kennen wir, ja, den schicken wir ins bessere Kommando, ja. Da muss man auch sagen, natürlich haben die Kommunisten zuerst ihre eigenen Leute versucht, in bessere Kommandos zu bekommen, denen zu helfen. Was aber erstens menschlich normal ist und zweitens auch, sich nicht irgendwelche Leute in Kommandos holen können, die dann dort illegale Tätigkeiten, wie zum Beispiel das Zustecken von Brot an jüdische Häftlinge, auffliegen lassen für bessere, für eigene Vorteile dann. Ja? Also es war auch ein so gewisser Selbstschutz einer Monotie, einer Gemeinschaft, die sich auch selbst schützen muss vor auch Leuten, die eben dann im KZ die Leute auch selbst wieder denunzieren. Weil die SS hat dort einfach so ein System etabliert, dass man durch das Denunzieren von anderen Leuten im KZ selbst Vorteile bekommen konnte. Und dann umgibt man sich natürlich auch mit Leuten, wo man weiß, okay, die verraten uns nicht oder die tun uns nicht irgendwie ausliefern. Also es ist auch menschlich verständlich. Aber diese ganze rote Cabo-Debatte, die ist wirklich auch noch mein eigenes Thema. Zu dem Punkt möchte ich aber noch mal ganz kurz zum Thema Widerstand, der eben auch im KZ weiterging, wo die Solidarität der kommunistischen Genossen wichtig waren. Ich bin auch einigermaßen gut in der Zeit. Einen Tonbandmitschnitt euch vorführen. Und zwar ist das nicht der Oskar, von dem haben wir keine Tondokumente, zumindest habe ich sie nicht gefunden. Und wenn ich sie nicht gefunden habe, gibt es die auch nicht. Und es ist also Hugo Gerloff, Hugo Gerloff war ein kommunistischer Genosse aus Speyer, der eben auch im KZ Dachau inhaftiert war. Und das ist also der Bericht über eine frühe Zeit im KZ. Das war also 35 bis 37 oder in dem Zeitpunkt, ja, also nicht während des Zweiten Weltkriegs, sondern im frühen Zeitpunkt. Aber aus diesen Schilderungen, die gehen jetzt so 2-3 Minuten, kommt ganz gut raus, wie eben die Kommunisten im KZ auch sich untereinander geholfen haben. Ja. Und das ist also, da hat es auch berichtet gegenüber dem Hermann Moorweiser, der eben dieses Archiv hatte, mit dem ich arbeiten konnte. Und ich hoffe, wir verstehen das jetzt einigermaßen, das Ganze. Bis zu wissen gab. Das gab es damals alles nicht. Das Furchtbarste war vielleicht, wir waren eingesperrt, aber zeitlos. Der schwerste Verbrecher, und wenn er 20 Jahre kommt, weiß, an dem Tag gehe ich raus. Wir haben nur erlebt, es wurde Frühjahr, es wurde Sommer, es wurde Herbst, es wurde Winter. Wir waren zeitlos, wir wussten nicht wann und wie. Herr Vorsehen ist vor allen Dingen von den Gebrietschen gefangen, diese ungeheure Zusammenhalt. Einer für alle und alle für alle. Nur so war es möglich zu überleben. Vor allen Dingen war es wichtig, man musste versuchen, in der Menge zu verschwinden, unscheinbar zu sein. Denn wenn einer erstmal aufgefallen war, dann wurde er gemattert, bis er eben tot war. Ich erinnere mich an einen Fall, es war ein Bayer. Der arme Kerl, wenn er gestanden ist, der hat immer gemeint, er grinst. Er hat aber gar nicht gegrinst, nicht? Ja, so ein Vierteljahr lang war der Mann tot, wir haben ihn totgeschlagen. Wenn angetreten war, oder bei Appell und so weiter, der lacht schon wieder. Nicht? Schon ging das los, dann kam ein Bunker, dann kam es. Wir haben zum Beispiel gesehen. Genau, dann berichtet nochmal über das Pfahlhängen, über das Baumhängen etc. Genau. Also was man da vielleicht nochmal kurz raussehen kann, ist eben die Tatsache, das ist einer der Briefe aus dem KZ Buchenwald vom Oskar Brill, die Solidarität und die Kameradschaft im KZ selbst als Widerstandsform muss eben auch in dem Kontext stärker beachtet werden, weil einfach eine Wolfsgesellschaft, in der jeder sich selbst quasi der Nächste ist, dann die kommunistischen Genossen als Partner ist unschätzbar wertvoll. Bevor ich zu meinem letzten Punkt, zur Rezeption komme, nochmal eine Sache. Also Oskar Brill hat das KZ überlebt. Er war 45 bis 52 Stadtrat in Kaiserslautern, 45 bis 48 auch dritter ehrenamtlicher Beigeordneter mit dem Ressort Wiederaufbau. Kein einfaches Ressort zu der Zeit, wird der Walter auch immer gern betont. Ja. Und war auch kurzzeitig im Landesvorstand der KPD Rheinland-Pfalz aktiv. Geht aber dann relativ schnell da wieder raus, weil er einfach schwer krank ist. Ja. Die haben den so gesehen kaputt gefoltert. War fünfmal in verschiedenen Kuraufenthalte, hat verschiedene behandelnde Ärzte, er hat Rheumaladen, seine Gelenke sind kaputt, er hat auch Tuberkulose, die er sich im KZ zugezogen hat, und er stirbt also am 16. August 1956, einen Tag bevor die KPD eben in der BRD wieder verboten wird. Und noch einen Satz, das ist so ein bisschen typisch für Frauen im Widerstand, das ist ein Satz oder zwei Sätze nochmal dazu, schnell am Ende. Wir haben jetzt natürlich nur was von Männern gehört. Gretel Brill, die Frau von ihm, der auch über 6 Jahre diese Briefe aus dem KZ Buchenwald geschrieben hat, darf man da auch nicht so gesehen hinten ranfallen lassen, ja? Weil sie war es, die gegen Kaiserslautern weiterhin versucht hat, unter widrigsten Bedingungen Geld zu verdienen, die versucht hat, Essen zusammenzusammeln, sie hat auch immer wieder Essen ins KZ geschickt, ja? Hat sich also Sachen vom Mund abgespart und hat versucht, irgendwie dem Oskar auch das Überleben eben zu sichern, indem sie ihm Geld schickt, von dem die SS wieder die Hälfte klaut, und auch Essen, wovon die SS wahrscheinlich sich auch immer wieder bedient hat, ja. Symptomatisch auch hier, Oskar Brill beginnt seine Briefe mit: Lieben Dank, ich habe erhalten das und das, das und das. Dann weiß sie, okay, so viel ist geklaut worden, so viel ist gegessen worden von den anderen. Ja, also das darf man auch in dem Sinne nicht vergessen, dass der Frauenwiderstand, der jetzt in der Forschung auch immer wieder stärker rezipiert wird, zu Recht stärker behandelt wird, dass Frauen auch in solchen Widerstandstätigkeiten genau die gleichen mutigen Dinge gemacht haben wie Männer. Wenn man sich größere Widerstandsgruppen anschaut, die sind auch nach Spanien, haben auch gegen Franco gekämpft, ja. Aber in der Quantität, weil dieses frauenfeindliche, chauvinistische Bild des Faschismus war eben, Frauen sind ja keine eigenständig politisch denkenden Menschen, dadurch sind sie größtenteils haben sie nicht immer die Repression bekommen wie die Männer und hatten quasi dann die Aufgabe zu gucken, so eine Art rote Hilfetätigkeit zu entwickeln, um eben ihren Männern auch zu helfen und eben auch inhaftierten Genossen, auch den anderen Frauen zu helfen mit Geld, mit Lebensmitteln, wie das soweit möglich ist. Genau. Zum letzten Punkt, zum vorletzten Punkt, wenn man das ein bisschen trennt, von meinem Vortrag ist die Rezeption. Wir haben also in der DDR eine Mystifizierung des Widerstandes. Wir haben also ganz klar, die DDR ist kein demokratischer Staat. Man versucht durch diese emotionale Legitimierung, die man durch den Widerstand hat, das waren ja auch wirklich großenteils Widerstandskämpfer, die wir aktiv gekämpft haben. Man hat sich rückbezogen, vor allem auf die Buchenwalder Kommunisten. Hier ist eine Statue, die in der DDR im KZ Buchenwald in der Gedenkstätte gebaut worden ist. Man hat dann natürlich sich stark rückbezogen und hat so auch natürlich auch viele Dinge glatt geschliffen, die eben nicht immer logischerweise heldenhaft waren, ja, was aber menschlich ganz verständlich ist. In der BRD wiederum haben wir eine andere Entwicklung. Wir haben im Narrativ der BRD das, dass man sich, wenn man sich zurückbezieht auf Widerstand, dann auf Stauffenberg, dann auf den bürgerlichen Widerstand. Da mitschwingt auch ein ganz klarer Antikommunismus, der sich einer fehlenden Wertschätzung des kommunistischen Widerstandes entspricht, teilweise Totalitarismustheorie, Kommunisten sind keine Widerstandskämpfer, aber auch in fehlender Entschädigung beispielsweise. Oskar Brill ist entschädigt worden, finanziell gerecht, irgendwann, also in Anführungszeichen gerecht, irgendwann in den 60er Jahren war er schon tot, hat seine Frau dann bekommen. Ja? Also wir sehen da auch eine ganz klare Diskriminierung, die wir da haben. Philipp Mees ist zu Recht geehrt worden. Bei Oskar Brill sieht das etwas anders aus. Der November 2017, da wurde ein Stolperstein verlegt, vor dem Gedenkstein für die Opfer des Faschismus, für unter anderem Oskar Brill, war die erste Form der Anerkennung oder der Ehrung, die stattgefunden hat. Aber auch aufgrund von zivilgesellschaftlicher, privater Initiative und nicht aufgrund von Initiative durch die Stadt. Ja? Und wir haben also bis heute keinerlei Anerkennung, keinerlei Wertschätzung, keinerlei ja, wirklich versuchtes Gedenken an die kommunistischen Widerstandskämpfer, vor allem auch dann bei Oskar Brill. Und das mit dem Antikommunismus, mit dieser Totalitarismustheorie, Kommunisten sind keine Widerstandskämpfer, die haben für eine andere totalitäre Diktatur gekämpft, das ist natürlich auch ein Produkt des Kalten Krieges. Auch, aber in Folgendem sehen wir, dass es durchaus leider noch aktuell ist. Ja? In der Forschung, wo wir die Tendenz haben, dass wir jetzt Sinti und Roma, dass wir sogenannte Berufsverbrecher versuchen, als Widerstandskämpfer, also beziehungsweise als Opfer in dem Sinne anzuerkennen, sehen wir, dass es hier bei den Kommunisten immer noch Probleme gibt. Vielleicht ist Kaiserslautern nochmal ein spezieller Ort, ich kann es nicht genau sagen, aber im Jahr 2017 gab es einen Antrag von Stefan Glander von der Linksfraktion im Stadtrat, eine Straße nach Oskar Brill zu benennen. Die ist abgelehnt worden mit der Begründung, das Urteil vom 17. August 1956, die KPD ist verfassungsfeindlich und am Schluss heißt es, die Stadt Kaiserslautern kann keine Person ehren, die ein führendes Mitglied einer solchen Partei war. Zitat Ende. Ja. Und das ist vor allem deswegen besonders verrückt, weil in den 90ern gab es den Antrag auf Benennung des Platzes vor dem Polizeipräsidium nach einem Antifaschisten. Zur Wahl standen unter anderem Oskar Brill und Philipp Mees. Der damalige Stadtarchivar Heinz Friedl hat geschrieben, beide wären zu ehren, ist kein Problem. Man hat sich für Philipp Mees entschieden, ist ja auch gut, ist ja auch okay. Aber dass man bei Oskar Brill jetzt heute immer noch diese antikommunistische Linie fährt, ist schon wirklich sehr, sehr traurig. Und vor allem, weil wir auch den Bericht von dem Sozialdemokraten Eugen Hertel haben, ein Zeitgenosse von Oskar Brill, Sozialdemokrat eben, der auch schreibt, damit möchte ich dann auch soweit enden, ein Ereignis besonderer Art war in dieser Zeit die Rückkehr des langjährigen KPD-Ratsmitglieds Oskar Brill. Er kam aus 12-jähriger Haft in verschiedenen Konzentrationslagern der Hitler-Tyrannei. Durch ein Übermaß erduldeten Leids war ihm jene Abgeklärtheit zu eigen geworden, die oft menschlich vermittelnde Art die Überwindung zahlreicher Schwierigkeiten ermöglichte. Zitat Ende. Genau, und somit möchte ich eigentlich auch schon in die Diskussion überleiten, beziehungsweise ins lockere Gespräch zurückfragen, und zwar auch mit der Frage so ein bisschen auch, was damit anfangen, einmal vielleicht auch im Thema Oskar Brill, aber auch einfach nochmal zum Thema Arbeiterwiderstand, warum beschäftigen wir uns damit? Wolfgang Abendroth, ein Politikwissenschaftler, der hat sich mit verschiedenen Dingen beschäftigt, aber auch immer wieder mit Arbeiterwiderstand, und zwar hat er das auch immer begründet mit der Sache, man muss im kollektiven Gedächtnis der Arbeiterbewegung festmachen, dass sie, die Arbeiterbewegung, nicht die Bürgerlichen, dass die Arbeiterbewegung der natürliche Widerpart gegen den Faschismus darstellt. Ich denke, es hat Abendroth natürlich immer aus seiner Perspektive als Widerstandskämpfer, als jemand, der 4 Jahre im Zuchthaus war, auch versucht hat, sich umzubringen, was nicht geklappt hat, für uns so gesehen dann glücklicherweise, hat das natürlich immer wieder auch vor dem Hintergrund gemacht, dass in der BRD in seiner Zeit natürlich noch viele Faschisten in hohen Positionen waren, dass wir restaurative Tendenzen haben. Aber dieses Grundprinzip auf heute zu übertragen, wenn wir uns heutige Entwicklung anschauen, ist, denke ich, nicht besonders schwierig, beziehungsweise es ergibt uns sehr schnell den Sinn des Ganzen. Genau, dann sage ich erstmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit und gerne Rückfragen, Diskussionen. Ja, erste Rückmeldung ist immer schwierig. Es ist immer so, erstmal Stille und dann vielleicht auch natürlich immer viel Input auf einmal, aber so ein Thema wirklich gebündelt in so 45 Minuten zu bringen, ist natürlich auch schwierig. Viele Dinge müssen glatt gebügelt werden, aber andere Dinge wie eben auch solche Sachen wie Widerstand im KZ etc. muss man dennoch immer wieder so ein bisschen rausstellen, was einfach auch so gesehen dazugehört. Genau. Also vielleicht auch ganz symptomatisch ist auch, ich habe im Vorfeld von der Veranstaltung den Jusos Kaiserslautern, ich weiß nicht, ob jemand da irgendwie Kontakt, Bezug zu hat, dass ich da niemandem zu nahe trete, vermutlich nicht, aber in Facebook ist ja so, dass das Medium schlechthin, habe denen da eine Nachricht geschrieben, man kann ja an solche Seiten Nachrichten schreiben, habe auch geschrieben, ja, liebe Kolleginnen und Kollegen der Jusos, wir haben hier einen Vortrag auch mit Oskar Brill und da euer OB, euer sozialdemokratischer OB hat da sich dagegen ausgesprochen, dass da dem Oskar Brill eine Straße gegönnt werden soll, ich sag mal so, einem verdienten Antifaschisten irgendwo eine publique Seitenstraße zu gewährleisten, über 26 Jahre nachdem der sogenannte Sozialismus K.O. gegangen ist, warum nicht? Ging nicht, also geht nicht. Und die Justus wiederum haben nicht geantwortet oder so. Auch eine Woche vorher habe ich denen geschrieben, also keine Rückmeldung, kein Nein, Danke, kein wann anders mal, kein, also habe da keiner der Rückmeldung bekommen, also ja. Sagen Sie auch. Ja, wir haben ja nach 1945 hier andere Verhältnisse, also etwas andere Verhältnisse gehabt. Es gab in Kaiserslautern, oder es gibt noch die Rudolf-Bartscher-Straße, und ich weiß jetzt gar nicht, wie sie heißt, es gab eine Ernst-Helmholtz-Straße in Kaiserslautern. Das ist die Straße, die zum Krankenhaus führt. Ich weiß im Moment nicht, wie sie jetzt heißt. Und nach 1945, ich glaube so 1946 war es gewesen, gab es hier eine große Gedenkveranstaltung in der Fruchthalle, die also proppevoll war für die Opfer des Faschismus. Und da hat an der Ernst-Dellmann-Straße, der bekanntlich der Führer der Kommunisten in der Weimarer Republik war, haben die Sozialdemokraten Mahnwache gestanden. Und an der Rudolf-Breitscheid-Straße, der bekanntlich ein führender SPD-Mann war, im Widerstand haben die Kommunisten gestanden und haben eine Mahnwache gehalten. Also das ist hier gegeben. Bis 1956, dann war es, nachdem Philipp Mees aus dem Stadtrat, sind meine Recherchen, nachdem Philipp Mees, der hier benannt worden ist, aus dem Stadtrat dann raus war, hat dann die SPD wieder im vorauseilenden Gehorsam, wie immer in der Geschichte, einen Antrag gestellt, dass also die Ernst-Dörmann-Straße umbenannt wird in der Name nicht? Albert Schweitzer, genau. Richtig, ja. Die Albert Schweitzer Straße. Daraufhin gab es Proteste, insbesondere von einem evangelischen oder protestantischen Pfarrer hier aus Siegburg, Hans-Jochen Löffler, der den Albert Schweitzer angeschrieben hat. Und Albert Schweitzer hat gesagt, nee, da habe ich nichts mit zu tun. Ich möchte da hier ein Opfer des Faschismus und Widerstandskämpfer da nicht den Namen streitig machen. Und trotzdem ist die Ernst-Dörmann-Straße dann in Albert Schweitzer Straße, so heißt ein Teil schon immer noch, umbenannt worden. Also das so ein bisschen die Situation hier in dieser Stadt. Also es ist ja schon eine wichtige Frage, wie man überhaupt diese Erinnerungskultur will, was man für angemessen hält. Und ich muss sagen, gerade jetzt, wenn es um Leute geht wie Kommunisten, wenn die jetzt einfach eine kleine Straße benannt bekommen, dann ist das Thema halt tot und dann sagen, können sich wieder die bürgerlichen Erinnerungsmenschen auf die Schulter klopfen und sagen, ach, in der Suche nach Abenteuer, erkennen sogar den kommunistischen Widerstand an. Mhm. Und das ist ja schon ein bisschen, wäre ja auch eine Art von Verlogenheit, die ich auch nicht so wirklich sympathisch fände. Wenn sie dann sagen, ah ja, wir haben sie jetzt damals danach ins Zuchthaus gesteckt, aber jetzt finden wir sie schon ganz okay. So lange tot sind, lange tot sind, kann man ihnen ja auch einen Spaß machen. Mhm. Deswegen ist es vielleicht auch, ist gerade vielleicht auch nicht so schlecht, dass man sieht, wie offen immer noch Totalitarismus theoretisch die Sozialdemokratie ist. Dass sich keine falschen Lösungen macht. Ich denke, dass man wieder so eine Entwicklung hat eben. Mit so einem Backslide, also so Extremismustheorie beispielsweise, was ja auch so ein theoretisch kümmerlich jämmerliches Konstrukt ist, was irgendwie so eine Geburt auch der Totalitarismustheorie ist. Ja? Also Extremismustheorie, das ist also selbst höchst unwissenschaftlich blödsinnig, ja, nicht nur politisch blödsinnig, auch wissenschaftlich blödsinnig, mit der man nichts fassen kann, ja. Wo man wieder sieht, okay, so dieses Konzept kommt wieder, ja, dass man so wirklich diese Entwicklung hat, okay, was ist die Reaktion auf Entdemokratisierung, Postdemokratie, wo eben auch rechte Strömung hochkommt, man will wieder gegen beide Seiten gleichzeitig schießen, ja, also das ist also wieder diese falsche bürgerliche Abwehrhaltung, die dann pauschal alles links und rechts von sich stehendes als das Böse wahrnimmt, also das sehe ich auch, dass es eben wieder so eine Entwicklung bekommt. Auf der anderen Seite, in Bezug auf die Straße, ja, ich meine, wir haben von der politischen Macht her, vom Einfluss her, es gab ein Oskar-Brill-Zentrum, also das ist VVN-Büro, was so genannt wurde, oder das ist ein DKP-Parteibüro, was man da so genannt hat. Natürlich hat auch nichts gegen den Oskar-Brill-Platz oder so, also von mir aus könnten wir auch das machen, wo wir dann eine bessere Entwicklung hätten, aber selbst das auf dem Stolperstein, und ich weiß nicht, inwieweit das mal mit diesem Gunter Demnig zusammenhängt, der diese Dinger macht, habe ich schon relativ lange mich damit rumschlagen müssen, dass auch KPD auf dem Stolperstein steht. Ja? Also selbst diese kleinen Schritte oder so diese publique Straße, die natürlich in dieser Erinnerungskultur wenig bis nichts ändert, kann natürlich da keinen Umschwung bringen, das ist ganz klar. Aber es ist halt dennoch so eine kleine Etappe, ein kleines Stück, wo man den Leuten wieder irgendwie eine Würde geben kann, wo man schauen kann, okay, irgendwann über Generationen verliert sich die Erinnerung dann doch. Wir haben vielleicht so einen altmodischen Antifaschismus und so eher eine neuere Entwicklung, die vielleicht, wo so ein bisschen so der Übergang vielleicht so ein bisschen fehlt, so Thema KZ Buchenwald oder auch andere, sag mal so altmodische, antifaschistische Dinge, die nicht mehr so wirklich so präsent sind, wo es natürlich auch schwierig wird, ja. Also, ich denke, meine ganze Rolle ist zweigeteilt. Ich arbeite ja auch in der Stolperstein-Initiative, nicht also eine Initiative, die hier Stolpersteine, sogenannte Stolpersteine, in der Stadt verlegt für Opfer. Egal welcher Herkunft, Religion, Partei oder sonst was. Also in dieser Stolperstein-Initiative, die sehr, sag ich mal, bürgerlich durchsetzt ist, ist das überhaupt keine Frage. Dass Philipp Lees oder Oskar Brill oder auch andere Geschichten überhaupt kein Thema. Ja. Überhaupt kein Thema, das wird, man hört sich die Recherchen an und beschließt dann und so ist es natürlich auch dazu gekommen, dass wir jetzt mittlerweile einen Oskar Brill-Stolperstein haben. Wir haben auch einen Adolf Höhn-Stolperstein bei der ersten Verlegung gehabt, das ist überhaupt kein Problem. Bloß hier von der Politik, da gibt es halt Probleme. Wobei auf der anderen Seite immerhin die ehemalige Landtagsabgeordnete der SPD, Ruth Wettler, die hat den Stolperstein von Oskar Brill bezahlt. Adolf Höhn. Vom Adolf Höhn. Genau. Entschuldige, ja. Adolf Höhn, der DGB hat von Oskar Brill. Genau. Als Kommunisten. Ja. Aber immerhin kann ich nur sagen. Ja, klar, das sehe ich auch so, ja. Aber man merkt halt immer noch ganz eindeutig so dieses Thema von wegen, wir haben jetzt, es ist vorbei die Zeit, wir haben jetzt, okay, wir sind jetzt nach Systemkonkurrenz, wir gehen jetzt irgendwie ganz objektiv dran und alle Gruppen werden berücksichtigt und wir haben jetzt hier schöne Erinnerungskultur. Das ist falsch. Also Erinnerungskultur ist auch immer tragischerweise Kampf der Opfergruppen, ja, Kommunisten und sogenannte Berufsverbrecher, die im KZ waren, die einen Grünwinkel hatten, die gegeneinander um den Einfluss gekämpft haben. Natürlich auch, wie man so eine Sache bewertet, ist immer auch eine Sache des eigenen Standpunktes. Und da bin ich, Geschichtsschreibung kann nie objektiv sein, bin da völlig gegen den Historismus. Aber vor allem im Bereich der Erinnerungskultur ist immer die Sache, Wie gedenkt man, wem gedenkt man, wie, wie tut man auch solche Dinge auffassen, ja? Und was, was zieht man für Lehren daraus, ja? Wie nimmt man das wahr, ja? Dieser Spagat zwischen einmal nicht politisch instrumentalisieren im Sinne von, was weiß ich, man versucht es jetzt irgendwie negativ zu machen, die DKP beruft sich jetzt auf so und so und dann können, dann haben die Legitimation. Auf der anderen Seite aber so eine Scheinobjektivität, so eine, dass man das einfach so lässt und sagt, okay, wir versuchen jetzt alle Gruppen gleichberechtigt und so. Ja, es findet durchaus statt, dass man jetzt versucht, auch Sinti und Roma und andere Gruppen zu bedenken, aber es ist auch immer unter den realen Möglichkeiten, auch wenn man das Große betrachtet, finanzielle Mittel, welche Projekte werden gefördert, welche Schicksale vor Ort arbeitet man auf, wem wende ich mich zu, ja, ist eben auch immer eine Frage des eigenen Standpunktes und ist auch immer eine Frage, wie Oskar Brill und solche Leute, welche in Anführungszeichen Lobby, welche politischen Erben sie haben. Ja? Das ist also immer ganz klar, dass es immer noch so geht, was vielleicht traurig ist, was manche Dinge betrifft, aber ist einfach, finde ich, auch die Realität und damit muss man auch so gesehen umgehen. Also zum Beispiel die Stolperstein-Initiative, die haben nichts gegen Kommunisten, nee. Aber die gehen eher hin und kümmern sich vielleicht um andere Opfergruppen vielleicht erstmal, einfach weil sie sich damit besser identifizieren können, weil sie das nicht so, ja, weil das vielleicht einem näher liegt und dann ja, ist es halt auch, ich denke, es ist doch so ein... Was die Verbindung fehlt einfach, ja. Dann müssen wir rein und denen das sagen und dann ist das kein Problem. Also auf unterer Ebene. Auf höherer Ebene sieht man das aus. Und genau. Das ist ja insgesamt, also das ist ja nicht der festgestellt hat, sondern der Kinder, der Wissenschaftler und sonstiger festgestellt haben, dass echte Gedenkstätten, also Gedenkarbeit und so weiter, beim Schaffen von Gedenkstätten, es ist immer von unten ausgegangen, es ist nie von oben ausgegangen. Nie von oben ist irgendwie gekommen, da muss man für den Antifaschisten oder was irgendwas machen, sondern es ist immer von unten gekommen und das finde ich auch gut so. Ja, in Bezug auf die heutige Entwicklung, also Thema AfD etc. Also man kann nie Sachen, Vergleiche hinken immer, aber ich sag mal so beschissen vielleicht auch manche Entwicklungen in manchen Sachen sind, so eine grundsätzliche Sache. Mach's nur aus. Ja, mach's mal.